this is something that God has put on my heart. Und das ist etwas, das Gott mir aufs Herz gelegt hat. And I think it's on his heart. Und ich denke, es ist auch auf seinem Herzen. I get really excited when I see people using their gifts and their talents for him. Und ich bin immer ganz aufgeregt, wenn ich sehe, wie Leute, wie Menschen ihre Begabungen und Talenten für Gott einsetzen. It's so wonderful that we have a worship team that, you know, the people can sing in tune and it sounds nice. Und ich finde es einfach so super, wie wir ein Worship Team haben und wie Menschen sich einfach einbringen und die Melodie halten können, singen können. And we have a translator who translates wonderfully. Und wir haben auch einen ganz tollen Übersetzer, der wunderbare Arbeit leistet. Isn't it wonderful that people have gifts? Ist es nicht toll, dass Menschen Begabungen haben? And last week I stayed here for lunch and Hermi Proksch cooked this incredible Greek meal. Und letzte Woche war ich da, auch zum Mittagessen bin ich geblieben und da war dieses wunderbare griechische Essen. You know, she's using her gift. Und es ist einfach, mir wurde bewusst, dass sie setzt ihre Gabe ein. And it makes everybody else happy. Und es erfreut alle Beteiligten. And I think that she's blessed as well. Und ich glaube, sie wird selbst auch dadurch gesegnet. Because she is doing what God created her to do. Weil sie das macht, wozu Gott sie geschaffen hat. And so God has given us amazing gifts and talents, abilities. Und so hat uns Gott Möglichkeiten, Begabungen, Fähigkeiten verliehen. And he's given them not for ourselves. Und hat sie uns geschenkt, nicht für uns selbst. But so that we can serve others. Sondern with dass wir anderen damit dienen können. And a scientist did a study. Ein Wissenschaftler hat einmal eine Untersuchung gemacht. On happiness. Und die Untersuchung, also es ging um Glück. Yeah. Um glücklich sein. And one of the ways to find happiness was this. Und eine seine Entdeckungen war, wie man also zu Glück findet. Doing something for someone who cannot pay you back. Dass man etwas für jemanden tut, der es einem nicht zurückzahlen kann. And they did a study where 5 women had MS. Und diese Studie hat also mit 5 Frauen, wurde sie gemacht, die MS hatten, Multiple Sklerose. And they volunteered to support other MS patients. Und das man hat ihnen geholfen, anderen MS-Patienten zu helfen. And over 3 years, the women who offered help and support. Und diese dreijährige Studie innerhalb dieser 3 Jahren, wo diese 5 Frauen selber anderen geholfen haben. They experienced increased life satisfaction. Haben sie also immer mehr Zufriedenheit im Leben erfahren? They developed new relationships. Sie haben neue Beziehungen entwickelt oder aufgebaut. And they endured less depression. Und haben weniger von unter Depressionen gelitten als die. They reported that their self-esteem went up. Sie haben also berichtet, dass ihr Selbstwertgefühl gestiegen sei. And they had confidence in coping with their disease. Und dass sie auch selber irgendwie Zuversicht hatten, dass sie mit ihrer Krankheit besser umgehen. Remember, they had the same disease that the 67 patients had. Aber sie hatten eben die gleiche Krankheit wie die anderen 67 Patienten. And their life satisfaction was 7 times greater than the people that they served. Aber die Zufriedenheit, die diese 5 Frauen hatten, war 5-mal höher als 7-mal höher als die der anderen Gruppe. Yeah. And you know, it's so easy to get isolated and to think poor me, nobody has what I have or und es ist ja so leicht, irgendwie in so ein Selbstmitleid zu verfallen, sagen arme Person ich, keinem geht so wie mir. Yeah, we all do this. Und uns allen geht's ja so. Don't we? We all think I'm the only one. I have no friends. I'm isolated. Nobody cares about me. Keiner kümmert sich um mich. Yeah, but when we shift our focus to others, something in us happens. Aber wenn sich unsere Ausrichtung auf einen anderen Menschen konzentriert, dann passiert etwas in uns selbst. Paul said to the Galatians. Und Paulus hat den Galatern geschrieben. Carry one another's burdens. Tragt einer die Last des anderen. And so fulfill the law of Christ. Und so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. And recently I prayed to God, God, break my heart for what breaks yours. Und ich habe vor kurzem Gott gebeten und zu ihm gebetet und gesagt, Herr, lass mein Herz wirklich über diese Dinge auch brechen, über die dein Herz zerbricht. Ja. Yeah. And I was very surprised what he showed me. Und ich war sehr überrascht darüber, was Gott mir gezeigt hat. In September we had this Compassion Sunday. Do you remember? Im September gab's diesen Mitgefühlsonntag, where people sponsored children from the third world. Wo Leute von euch sich entschieden haben, Kinder aus der dritten Welt zu unterstützen. And there were four women that organized this or made this event happen. Und da waren vier Frauen eben beteiligt, um dieses Event zusammenzustellen. And afterwards, you know, it was such a success. There were like 80 people who became sponsors. Und nachher, also es war ein echter Erfolg. 80 Leute haben sich gemeldet, um Sponsoren zu werden. And they always say, you know, when you do a project together and there's success, that you should celebrate your victory. Und man sagt ja, wenn man zusammen ein Projekt auf die Beine stellt und es ist ein Erfolg, dann soll man nachher auch diesen Erfolg feiern. So we said, okay, we're going to get together, we're going to have a little party, just the four of us, and we're going to celebrate. Und so haben wir gesagt, okay, wir machen eine kleine Party, wir kommen zusammen, nur wir vier, und wir feiern das jetzt. But this one woman who did so much work. Aber gerade diese eine Frau, die so viel am eingebracht hat. She did all the computer beamer work. Sie hat also die ganze elektronische Präsentation vorbereitet für den Beamer. She couldn't come. Die konnte eben nicht dabei sein. Because she has two little kids. Weil sie zwei kleine Kinder hat. And she couldn't find anybody to watch her kids. Und sie konnte einfach niemanden finden, um auf ihre zwei Kleinen eben aufzupassen. And I thought, how can we celebrate without her? She's like the most important. Und ich habe mir gedacht, wie können wir jetzt feiern, weil sie ist eigentlich die wichtigste Person. So I started to call people. Can you just come babysit for 2 hours? Can you come? I sent SMSs. Und so habe ich angefangen, Leute anzurufen. Könntest du vielleicht für 2 Stunden babysitten? Hab SMS verschickt. And nobody answered. Und keiner hat darauf geantwortet. Except the busiest person I know. Außer die Person, die wirklich am meisten zu tun hat. Beata. Die Beata. And she said, if you don't find somebody by 3 o'clock, I will come and babysit. Sie hat gesagt, also wenn du wirklich niemanden findest bis 15 Uhr, dann komme ich vorbei. I said, no way, God, no way. Beata is not going to do this. Und ich sagte, nein, also Gott, God, so you have to nicht. Help me. You Beata have to. Beata macht das nicht, aber du musst mir helfen dabei. And so then I thought of somebody. I called this person. Und so habe ich an jemanden gedacht, habe diese Person She's angerufen. Here today. Und sie ist heute Morgen auch hier. And she said, yes, I'll do it. Und sie hat gesagt, ja, mache ich. She went there, she babysat. Und ist hin und hat auf die Kinder aufgepasst. Yeah. We went out, we had a wonderful time. Und wir sind ausgegangen, haben eine tolle Zeit. And when I took her home, this mother. Und als ich sie nach Hause fuhr, diese Mutter, this is what she said to me. Hat sie Folgendes zu mir gesagt. I don't know how I can repay you for finding someone. You said that? I don't know. She said sie to hat, me. Sie hat zu mir gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich dir das zurückzahlen kann. That you found someone. Dass du jemanden gefunden hast. That I could come tonight. Also dass du jemanden gefunden hast, zu dem ich hingehen konnte. Also, I'm sorry. Also diese Mutter mit den zwei Kindern wurde dann von der Mary nach Hause geführt und sie hat gesagt, ich kann dir gar nicht genug danken, weiß nicht, wie ich es zurückzahlen soll, dass du jemanden gefunden hast, um auf die Kinder aufzupassen. Richtig. And she said, I can't repay you, but I pray that God will. Ich kann es dir nicht zurückgeben, aber ich hoffe, dass Gott dir das irgendwie zurückgibt. And you know what? It sounds like such a small thing. Und wisst ihr, es schaut aus wie so eine ganz wie eine Kleinigkeit, die da gemacht wurde. But I was so touched, aber ich war so berührt dadurch, that I cried the whole way home, dass ich den ganzen Heimweg dann selbst geweint because habe. I thought, God, this is what is on your heart. Weil ich mir gedacht habe, Gott, das ist es, was auf deinem Herzen ist. That people have support, dass Menschen Unterstützung finden. That people feel that their burdens are being carried. Und dass Menschen denn das Gefühl haben, dass ihre Lasten mitgetragen werden. And he gave me this verse. Und Gott hat mir diesen Vers gezeigt. It's in James 2. Und der ist im Jakobusbrief, Kapitel 2. What good is it, dear brothers and sisters, if you say you have faith, but don't show it by your actions? Can that kind of faith save anyone? Suppose you see a brother or sister who has no food or clothing, and you say, goodbye, have a good day, stay warm and eat well. But you don't give that person any food or clothing. What good does that do? Liebe Brüder, was nützt es, wenn jemand von seinem Glauben spricht, aber nicht entsprechend handelt? Ein solcher Glaube kann niemanden retten. Angenommen, jemand sieht einen Bruder oder eine Schwester um Nahrung oder Kleidung bitten und sagt, lass es dir gut gehen, Gott segne dich, halte dich warm und iss dich satt, ohne ihnen zu essen oder etwas anzuziehen zu geben. Was nützt ihnen das? Es reicht nicht, nur Glauben zu haben. Ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, ist kein Glaube. Er ist tot und wertlos. Yes. And so this is what I would love to see in this church. Und das ist das, was ich so gerne sehen möchte in unserer Gemeinde. A network. Ein Netzwerk. Where people who live close to each other. Wo Menschen, die also nahe beieinander wohnen. Know that there are people right here in my neighborhood I can call if I need help. Wissen, dass es andere gibt, die ganz in meiner Nachbarschaft wohnen und die ich auch anrufen kann, wenn ich selbst Hilfe brauche. A few years ago I was sick for weeks. I could not get out of bed. Und vor ein paar Jahren ging es mir so, dass ich wirklich wochenlang krank war und nicht aus dem Bett konnte. And someone called me and they said, "Is there anything I can do for you?" Und jemand hat mich angerufen und gefragt, gibt es irgendetwas, das ich für dich tun kann? You know what? It was a temptation to say, "Na, na, es geht schon." Und es war eine echte Versuchung zu sagen, "No, it's okay." I'm fine. Also mir geht's gut. Yeah. But you know, I just allowed myself to be vulnerable. Aber in der Situation habe ich es einmal zugelassen, selbst so verletzlich und bedürftig zu sein. And I said, you know what? I can't cook. Und ich habe gesagt, weißt du, also ich komme jetzt nicht zum Kochen. And my husband hasn't had a warm meal in days. Und mein Mann hat schon seit Tagen kein warmes Essen mehr gehabt. So, maybe you could cook. Vielleicht könntest du etwas kochen für uns. And it was so hard for me to ask for that. Und das war wirklich so schwierig, das auszusprechen und darum zu bitten. And yet she did. She came twice a week and she brought us warm meals. Und diese Frau ist dann zweimal in der Woche gekommen und hat uns ein warmes Essen gebracht. You know what? I felt carried. Und ich habe mich wirklich getragen gefühlt. I felt somebody cared about me. Ich habe das Gefühl gehabt, jemand kümmert sich um mich. And that. Yeah, I'm loved. Und ich werde geliebt. So, if everyone does a little. Und so ist die Überlegung, dass wenn jeder ein bisschen beiträgt, then it's easier for everyone. Dann ist es leichter für alle. When a few people have to do a lot, it's hard. Wenn nur wenige sehr viel machen müssen, dann ist es sehr schwierig. Did you ever watch Ants? Habt ihr diesen Film gesehen, Ants? No. Did you ever beobachten? Beobachten? Habt ihr jemals Ameisen beobachtet? Ja, genau. You can tell that he has kids. they are so hardworking. Also das sind wirklich so fleißige Arbeiter. They're always carrying stuff. Und sie tragen ständig irgendwas herum. Yeah, but it's always together. Aber es ist, sie machen es immer gemeinsam. I want you to watch this. Und ich möchte, dass ihr euch kurz etwas anseht. But he carries a little bit, the burden is not heavy. Wenn jeder ein bisschen trägt, ist die Last nicht schwer. Okay, so I want to invite you, March 19th, we're going to have this info evening. Und so möchte ich euch gerne einladen, am 19. März werden wir einen Infoabend it's haben. It's a Friday. Das ist ein Freitagabend. And it's just people who are willing to come and give of their gifts and their abilities. Und da geht's einfach um Menschen, die bereit sind, ihre Gaben, ihre Fähigkeiten einzubringen. And also people who are willing to come and say, I have a need. Aber auch um die, die kommen und sagen, ich habe ein Bedürfnis. This has already started. Das hat schon angefangen, das Ganze. And we want to have men there, not just women. We want to invite the men. Wir wollen auch die Männer einladen, nicht nur Frauen. We want to have a platform. Somebody is working on this right now. Und es soll auch so eine Plattform geben. Jemand arbeitet schon daran. Where you can tell people in the church, I'm a mechanic. I can fix your car, and I'll do it for a good price. I won't rip you off. Wo jemand sagt, vielleicht, ich bin ein Mechaniker. Ich könnte deinen Wagen reparieren, also zu einem fairen Preis. Yeah. So you can even offer your services, what you do for work. Also man sogar wirklich Dienstleistungen anbringen kann, die ihr vielleicht dann berufsmäßig auch ausübt. Okay. So. If you are gifted and you'd like to use your gifts, wenn du eine Gabe hast und sie gerne verwenden möchtest, then come and join us Friday, March 19th, 6:30. Dann komm bitte am Freitag, den 19. März um 6:30 Uhr, halb sieben. Yeah, upstairs in the office. Und zwar wird das oben sein im Büro. Thank you. Dankeschön. Okay, let's go to 2 Corinthians chapter 4. Gehen wir zum 2. Korinther Kapitel 4. 2 Corinthians 4 is the meat and potatoes of the New Testament. 2. Korinther Kapitel 4 ist Fleisch und Kartoffeln im Neuen Testament. How many guys here are like a meat and potatoes man, you know? Wie viele Leute hier sind wirklich Leute, die sagen, okay, Fleisch und gute Kartoffeln, you know, also when feste the meal Mahlzeit. Comes and the soup comes, just get right to the meat and potatoes, you know. Also wenn dann die Suppe kommt oder die Vorspeise praktisch, dann gehen wir gleich über zur like Hauptspeise. Like when my wife and I go somewhere and there's a whole buffet. Wenn man vielleicht irgendwo hingeht, da ist das ganze Buffet like da. I'm just right to the meat and potatoes, just ich gehe mal direkt thing, drauf know. Zu auf die feste Speise. And then if there's any room left, I have appetizers after that. Wenn noch ein bisschen Platz ist, dann kommt die Vorspeise. But this is 2 Corinthians. Aber das ist 2. Korinther. I memorized this chapter when I was 23 years old. Ich habe dieses vierte Kapitel auswendig gelernt, als ich 24 Jahre alt war. Because it just gets right to the point of what the Christian life is. Denn es konzentriert wirklich auf den Punkt, worum es im christlichen Leben geht. And oftentimes we get confused because there's so many aspects of the Christian life. Es ist so leicht, dass wir irgendwie verwirrt werden, weil das christliche Leben so viele verschiedene Aspekte hat. We get a little frustrated. Und so werden wir irgendwie ein bisschen frustriert. But if you're frustrated, just read through 2 Corinthians 4. Wenn du ein bisschen frustriert bist, dann lies einfach durch 2. Korinther Kapitel 4. And you will not be frustrated. Und dann wirst du nicht mehr frustriert sein. And memorize the scripture. It's very important. Und lerne es einfach auswendig. Es ist sehr wichtig. Don't believe the lie that you can't. Glaube nicht die Lüge, dass du es nicht könntest. I used to believe that lie when I was like 20, 21 years old. Ich habe also diese Lüge geglaubt, als ich 20, 21 Jahre alt war. 22, I just said, wait a minute, I'm going to memorize the scripture. Also mit 22 habe ich gesagt, na klar, Moment, ich werde die Schrift auswendig lernen. You never know when you might be somewhere without a Bible. Man weiß nicht, wo man dann vielleicht doch sich irgendwo vorfindet ohne Bibel. Maybe in prison someday. Vielleicht einmal im Gefängnis. And everyone in the prison says, hey, you're a Christian, praise the Lord. Und jeder im Gefängnis sagt, du bist Christ. Can you teach us something? Kannst du uns etwas lehren? Or they might say, hey, you're a Christian, we don't know anything about it, teach us. Oder du bist Christ, lehre uns etwas darüber. Tell us something from the Bible. Erzähl uns etwas aus der Bibel. Matthew, Mark, Luke and John. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. There used to be two sisters, Martha. Da gab es zwei Schwestern, Martha. Ruth. Gut. They don't know the difference anyway, right? Sie würden den Unterschied eh nicht erkennen. You can memorize the scriptures. Ihr könnt die Schrift auswendig lernen. I am working on memorizing the scripture right now in German. Also ich arbeite daran, die Schrift auswendig zu lernen im Deutschen. Want to hear a little? Wollt ihr ein bisschen hören? Okay. Okay, Römer 1. Römer 1. You don't have to translate this. Okay. I'm still working on it, so. Okay. Hör zu. Paulus, Knecht Christi Jesu, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes, das er durch seine Propheten in heiligen Schriften vorher verheißen hat, über seinen Sohn, der aus der Nachkommenschaft Davids gekommen ist, dem Fleisch der Nacht, und als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt, dem Geist der Heiligkeit nach, aufgrund der Totenauferstehung Jesus Christus, unserem Herrn. Durch ihn haben wir Gnade und Apostelamt empfangen, für seinen Namen zum Glaubensgehorsam unter allen Nationen. Allen Geliebten Gottes, berufenen Heiligen in Rom, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Denn Gott ist mein Zeuge, dem ich in meinem Geist an dem Evangelium seines Sohnes diene, wie unablässig ich euch erwähne, alle Zeit in meinen Gebeten, indem ich flehe, ob ich nun endlich einmal zu euch komme, damit ich euch etwas geistliche Gnadengabe ausgebe, um euch zu stärken. Das heißt aber, um bei euch auch mitgetröstet zu werden, ein jeder durch den Glauben, der in dem anderen ist, sowohl euren als meinen. Cody said, that's enough. Cody's heard that. That's enough for today. I could go on. Das ist genug für heute. Ich könnte noch weitermachen. I just do this all the time. I love it. I just in the car. Dennis wird geoffenbart. Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird von der Schaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut. Damit sie ohne Entschuldigung seien. Die, blah, blah, blah, blah, blah. Anyway, that's what I do. I just do that all day. I just love it. Because one day, denn eines Tages. I might be somewhere. Werde ich vielleicht irgendwo sein? Without a Bible. Ohne Bibel. Maybe someday we get persecuted here. Vielleicht werden wir eines Tages einmal verfolgt werden. Maybe Christianity will become illegal here in 25, 30 years. Vielleicht wird Christentum illegal sein in vielleicht 20, 25 sitting Jahren. Somewhere in Semmering in some prison, you know? Und vielleicht sitzt dann irgendwo, vielleicht in Semmering oder sonst wo, im Gefängnis. Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zu glauben, wie geschrieben steht. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Amen. So, memorize the scripture. Lernt es auswendig. It's fantastic. It's the most wholesome thing that you can do. Das ist das Gesündeste, was du tun kannst. For your soul. Für deine memorize Seele. It. Memor- and lern chew es auswendig. Und kau es dabei. Chew it, and chew it, and chew it. Do you know what word I like the most? Wisst ihr, welches Wort ich am meisten this mag? This one word. Dieses Wort. Wie geschrieben steht, der Gerechte aber. Wird aus Glauben leben. Aber, that word aber was just like a, like wow. Like we are different. We are different. Wir sind anders. Der Gerechte aber. Aber, but the righteous will live by faith. Der Gerechte wird im Glauben leben. It's different aber than the world. The world doesn't live by faith. Anders als die Welt. Die Welt lebt nicht im Many Glauben. Christians don't live by faith. Die Christen leben nicht im they Glauben. They live by what they feel, by what they see. Sie leben nach dem, was sie fühlen oder was sie sehen. But let's go to 2 Corinthians 12, just very shortly. Gehen wir zum 2. Korinther Kapitel. To the meat and potatoes. 4. Right? 12, is that what I said? 2 Corinthians 4. Did I say 12? All right, 2 Corinthians 4. We'll do 12 next week. Okay. Okay, real quick from last week. We're just going to fly through this. We have this treasure in earthen vessels. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen. It's God's plan that his gospel and his spirit would be in humanity. Das ist Gottes Plan, dass sein Geist einfach in den Menschen ist. I would never do it like that, but he did it. Ich hätte es nicht so gemacht, aber er tat dies. He put his treasure in us. Er hat seinen Schatz in uns hineingelegt. Why? Warum? So that the surpassing greatness of the power, nämlich das Übermaß der Kraft, will be of God and not from ourselves. Von Gott sei und nicht aus uns. When you run out of strength, just say, this is the way it's supposed to be. Wenn du keine Kraft mehr hast, sag einfach, ja. So ist es ja gemacht. When you think this is impossible, wenn du denkst, das ist unmöglich, just say, yeah, but this is the way it's supposed to be. Und sag, ja, aber so soll es ja sein. I have no more strength. Ich habe keine Kraft mehr. It's supposed to be like that. Ja, aber so soll es it's sein. It's God's plan. Das ist Gottes Plan. You're not supposed to have the strength. Du sollst keine Kraft selbst You're haben. You're always supposed to go and tank up with him. Wir sollen einfach hingehen, bei ihm auftanken dafür. You know, we're like a car. We run out of gas. Wir sind wie ein Auto, was irgendwo kein Benzin mehr hat. God's like the gas station with this inexhaustible supply. Gott ist einfach diese Tankstelle, die einfach einen unerschöpflichen and Vorrat we always hat. Run out of gas. Und wir haben immer kein Benzin and God mehr. Said, that's the way it is. Gott sagt, so ist es. It's supposed to be like that. Und so soll es auch sein. Don't be surprised. Sei nicht überrascht. It's supposed to be of God, not of ourselves. Es soll von Gott sein und nicht aus uns. We are afflicted in every way. In allem sind wir bedrängt. But not crushed. Aber nicht erdrückt. But many of us are afflicted in a little way. Viele von uns sind bedrängt in einer geringen Weise. And we are destroyed. Und wir sind bereits zerstört. My life is over. Mein Leben ist vorbei. What happened? Ich schaff's nicht mehr. I failed my test. Ich habe versagt im Test. Is that it? Das war's. I failed. Ich habe versagt. Durchgefallen. What will I do now? Was mache ich jetzt? That's it? That's it? Das ist alles? Your life is over? Dein Leben ist vorbei? The apostles were afflicted in every way. Die Apostel waren bedrängt in aller Weise. This was their normal life. Das normales Leben. Paul said, I've been shipwrecked. Paulus sagt, ich habe Schiffbruch erlitten. I was floating in the ocean for a day and a half. Für anderthalb Tage habe ich irgendwo herum geflossen im Ozean. Very good. I was beaten without. I can't even remember how many times I've been beaten. Ich bin geschlagen worden. Ich kann mich nicht erinnern, wie oft ich geschlagen wurde. I've been stoned and left for dead. Ich bin gesteinigt worden und da tot einfach liegen gelassen worden. A lot of times I didn't have any clothes. Und so oft hatte ich nicht mal Kleidung. No food. Kein Essen. I was freezing. Ich habe gefroren. I couldn't sleep through the night. Ich konnte in der Nacht nicht schlafen. All kinds of stuff happening to me. All diese Dinge sind mir passiert. I was in danger everywhere I went from my life. Ich war in Gefahr, in Lebensgefahr, überall wo ich hingegangen bin. And on top of everything, I had the worries of the church. Und noch obendrauf hatte ich die ganzen Sorgen über Sleepless die Gemeinde. Nights. Schlaflose Nächte. But not crushed. Aber nicht erdrückt. Just the way it is. So ist es einfach. Next verse. Perplexed. Keinen Ausweg. I don't know what sehen. To do. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. It's normal. Ganz normal. But not despairing. Aber nicht unausweglos. Some of us are not even perplexed and we're already in despair. Einige von uns sind noch nicht einmal erdrückt und wir sind bereit in Verzweiflung. Where should we eat tonight? Wo sollen wir heute Abend essen? I don't know. Ich weiß es nicht. What shall I eat? Was There's so much essen? On the menu. Da ist so viel im Menü. I'm in despair. Ich bin ganz verzweifelt. In despair. Verzweifelt. Over a little thing. Mit einer Kleinigkeit. Paul was perplexed. Paulus sah keinen Had Ausweg. No idea what to do. Hatte keine Ahnung, was er tun sollte. But we're not in despair. Aber nicht verzweifelt. I mean, I'm sitting in this prison. Ich sitze hier im Gefängnis. I just had the tar beat out of me. Also mir ist einfach alles rausgeprügelt worden. I'm laying in this prison in chains. Ich liege da in Ketten. Have no idea how I'm going to get out of here. Ich weiß nicht, wie ich hier irgendwie da jemals rauskomme. But I'm not in despair. Aber ich bin nicht verzweifelt. I'm singing. Ich sitze einfach hier. Singing. Oh, ich singe. Oh, sorry. Persecuted. Verfolgt. Everywhere he went. Überall, wo er hinging. They beat him and beat him and beat him. Sie haben ihn geprügelt und geschlagen und geschlagen. I've not been hit yet once. Bin noch nicht einmal geschlagen worden. I've been threatened. Bedroht worden, ja. Someone wanted to break my teeth. Jemand wollte mir den Kiefer brechen. I've never been beaten for the gospel. Ich bin noch nie für das Evangelium geschlagen worden. I've been insulted, I've been belittled. Ich bin da verspottet worden. I've been beaten Man hat mich verbally, abschätzlich betrachtet. But never physically. Ich bin bedroht worden, aber ich habe nie wirklich physische Qualen erlitten. Überall, wo Paulus hinging, wurde er geprügelt und geschlagen. But not forsaken. Aber nicht verlassen. God's right here with me. Gott ist direkt bei mir, hier jetzt. That's very nice, Paul. Okay. Sehr nett, Paulus. Struck down. Niedergeworfen. I mean, left for dead. Da, fast tot, da liegen lassen. Stoned him and said, he's dead, leave him. Gesteinigt, sagt, na, jetzt ist er, glaube ich, tot. Leave him for the birds, the buzzards, the vultures. Naja, da sind ja noch die Vögel, die Geier. The dogs will eat him. Die Hunde werden ihn essen. And then like 10 minutes later, there's movement. 10 Minuten später zuckt er. And he starts to move around and langsam bewegt er sich so hin und her. He looks and he's all bloody and beaten. And er schaut so, er ist total angeschwollen und blutig. Oh my God! Oh my God! Bleeding everywhere. Ich blute überall. But not destroyed. Aber nicht zerstört. They didn't kill me. No, they did not kill me. They struck me down. Sie haben but they did not kill me. Aber nicht umgebracht. Next. Always carrying about in the body the dying of Jesus. Alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhertragend. This is the process. Das ist der Prozess. We're sown into death. Wir werden hineingesät in den Tod. So that life we can experience the surpassing greatness of his power on the other side of death. Dass wir die unübertroffene Kraft seiner Macht erleben können auf der anderen Seite des Todes. The two biggest things that God wants to die. Die beiden größten Dinge, von denen Gott möchte, dass sie sterben, is our pride and our self-will. Es ist unser Stolz und unser Eigenwille. We always come to that place. Wir kommen immer an diesen Punkt. Someone offends you. Jemand beleidigt dich. And you say, oh, I'll get them. I'll get them. Ja, den werde ich schon kriegen. They'll see. Die werden schon sehen. I'm not going to help them now. No, I'll show them. Ich werde dir nicht helfen. Yeah, yeah, yeah. And God zeigen. Says, what are you doing? Was machst du? What? I'm not doing anything. Yeah, Noch yeah. Gar nichts. What are you doing? Was machst du? You're going to do it your way? Du wirst es auf deine Weise machen? I want to do it my way. Und ich werde es auf meine Weise machen. You can do your thing. Du kannst da dein Ding machen. Or you can take your pride and sow it into death. Und kannst deinen Stolz nehmen und ihn einfach einsehen in den Tod. Because you will never follow my path with your pride. Denn du wirst nie meinem Pfad folgen in deinem Stolz. So you can just take it and just sow it to the ground. Du kannst einfach nehmen, einsäen in den Boden. Right now, humble yourself. Jetzt demütige dich. Live unto me. Leb für mich. Not care what they think. Denke nicht drüber nach, was sie vielleicht denken mögen. But they'll think I'm a coward. Weil sie denken, ich bin ein Feigling. So what? Ja, was denn? They'll think I'm a weakling. Ich bin ein Schwächling, sagen sie. So what? Ja, was denn? Who cares? Wen kümmert you das? Care what they think or you care what I think? Kümmert sich mehr, was sie denken oder was ich denke? You sell yourself into death now and follow me. Du sehe dich ein in den Tod und folge mir. And that attitude has to go. Und diese Einstellung, die muss weg. Really? Wirklich? Yes. Ja. You are being sown as a seed into death right now. Du wirst da eingesät in den Tod. And unless you humble yourself, und wenn du dich nicht demütigst, I will start to resist you. Dann werde ich beginnen, dir zu widerstehen. I will resist you and resist you and resist you. Ich werde dir widerstehen und widerstehen und widerstehen. And if you continue to resist me, und wenn du weitermachst, mir zu widerstehen, you can read in Hebrews 3, kannst du selber nachlesen, Hebräer 3. You will be just like the children of Israel lost in the wilderness. Du wirst sein wie die Kinder Israels in der Wüste. 2 Corinthians 10, 2. Korinther, Kapitel 10 says, consider Israel in the wilderness. Bedenke doch Israel in der Wildnis. It's an example for us. Es ist ein Beispiel für uns. Go further. Geh weiter. So this process is so that the life of Jesus also may be manifested in our body. Und dieser Prozess geschieht, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Do the people at work see Christ come through you? Können die Leute, mit denen du zusammenarbeitest, auch sehen, wie Christus durch dich wirkt? Do the people in school see Christ come through you? Sehen Leute in der Schule oder Universität, wie Christus durch dich kommt? Does your family see Christ come through you? Erlebt deine Familie, wie Christus durchkommt? And here's the miracle. Hier ist das Wunder. Despite us, that's the thing. Und das trotz unser selbst. Despite us. Trotz unser selbst. It's not like we're supposed to manifest, we're supposed to produce it. Das geht nicht darum, dass wir es vielleicht produzieren sollten. It's the opposite. Es ist genau umgekehrt. It's like you can't produce it. Du kannst es nicht produzieren. That's the death. Und das ist der Tod. I can't do this. Ich kann das nicht. That's right. Genau. So sow your pride into death. Nun seh deinen Stolz in den Tod ein. Get off the religious horse. Steig ab vor diesem religiösen Pferd. And anything you are is because of me. Und alles, was du bist, ist wegen mir. And here's a tip. Und hier kommt ein Tipp. You know that you're producing your Christianity. Du weißt, wenn du selbst dein Christentum produzierst. When you look down on people. Wenn du auf andere herabschaust. You're producing it. Dann produzierst du es. Da erkennst du es. How come you're late? I'm never late. Wie kann das sein, dass du spät bist? Ooh, ich bin man, nicht zu spät. When we have an attitude like that. Wenn wir so eine Einstellung of haben. Of like, hey, I'm better than you. Hey, ich bin doch besser als du. Rather than this is what the grace of God is doing in my life. Eher als das ist die Gnade Gottes, die es in meinem Leben wirkt. I just gotta be on time. I just can't stay away. Also ich muss immer pünktlich sein. Ich kann es einfach nicht anders. Can't wait for the service to start. I mean, ich kann einfach gar nicht darauf warten, dass der Gottesdienst like, beginnt. Oh, let's go. Auf geht's. It's the grace of God. Aber es ist die Gnade Gottes. Okay, a little further. We who live are constantly being delivered over to death. Denn ständig werden wir, die Lebenden, dem Tod überliefert. It's constant. It's God's plan. Es ist ständig so. Es ist Gottes Plan. He's ordaining us to come to a place. Er hat es so angeordnet, dass wir zu diesem Punkt kommen. Where we can't do it. Wo wir es nicht mehr tun können. Where we have to humble ourselves. Wir müssen uns demütigen. He's forcing the relationship. Und er drängt auf die Beziehung mit uns. Delivered over to death. Dem Tod überliefert. The death of our pride. Dem Tod gegenüber unserem Stolz, bitterness, of our unforgiveness, all of that yucky stuff has to be sown unto death. All diese Dinge da müssen einfach eingesetzt werden in den Tod. The death of my righteousness outside of Christ. Der Tod meiner Gerechtigkeit außerhalb Christi. The death of my ability to die. Und der Tod gegenüber meiner Fähigkeit, meinen zu wollen, ich könnte sterben. For Jesus' sake. Um Jesus willen. So that. Damit. The life of Jesus also may be manifested in our mortal body. Auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar werde. So death works in us. Folglich wirkt der Tod in uns. But life in you. Das Leben aber in euch. But having the same spirit of faith. Wir aber denselben Geist des Glaubens according haben. According to what is written. Nach dem, was geschrieben steht. I believed, therefore I spoke. Ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. That comes from Psalm 116:10. Das stammt von Psalm 116, Vers 10. Verse 1 says, I love the Lord because he hears me. Vers 1 sagt, ich liebe den Herrn, weil er mich hört. Psalm 116, the psalmist was living in hell. Psalm 116, der Psalmist, er lebte in einer Hölle auf Erden. In a very difficult situation, and he cried out, God, deliver me. Er lebte in einer sehr schwierigen Situation, und er schrie zu Gott, befreie mich doch. And God did. Und Gott tat dies. I believe, therefore I spoke. Ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. We also believe, therefore we speak. So glauben auch wir. Darum reden wir What auch. Do we speak in these situations? Was sprechen wir aus in diesen Situationen? I'll never do it. It's too hard. Es ist zu schwer. Oh no. Nein. Wait a minute. Yeah, you can say that for a moment. Für einen Moment kannst du sagen, but ja. Then speak forth faith. Dann sprich aber den Glauben aus. But Lord, you are there for me. Herr, du bist da für mich. It's supposed to be like this. Und es soll yes, ja sein. It's supposed to be. Ja, I'm supposed to run out of energy. Ja, es sollte sein, dass ich keine Energie mehr habe. I'm supposed to run out of gas. Es ist so, es sollte sein, dass ich keine Energie mehr habe. Das ist dein Wille. Lord, I'm drawing near to you. Herr, ich nahe mich dir. Help me. Hilf mir. Hebrews 13:5. Help me. Hebräer 13, Vers 5. Hilf mir doch. Knowing that he who raised the Lord Jesus. Denn wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, will raise us also with Jesus and will present us with you. Auch uns mit Jesus auferwecken und mit euch vor sich stellen this wird. Is all heading somewhere. Das alles, das führt zu etwas. This life is like a vapor, the Bible says. Dieses Leben ist wie ein Hauch. We're going to be gone. Wir werden weg sein. We're just going to be a picture on a wall someday. Wir werden noch ein Bild irgendwo an der Wand sein. We're going over on the other side. Und wir schreiten hinüber auf die and andere all Seite. The people that we've affected will be coming up to us. Und all die Menschen, die wir irgendwie da beeinflusst haben, die unser Leben berührt haben. The person who led me to Christ who never even knew what I did with it. Zum Beispiel die Person, die mich zu Christus geführt hat und die nie irgendwie erlebt hat, was all ich getan the hundreds habe. Of hitchhikers I've picked up. All die hunderte von Hitchhikern, die ich da people we worked habe. With, people who visited. We Leute, didn't even know them. Die besucht haben, die wir zusammengearbeitet haben. Hi, you're from Lebgasse? Hallo, du bist aus der Lebgasse? I was in your church one time. Ich war einmal in deiner Gemeinde. I was sitting on the left side in the back. Ganz links hinten habe ich gesessen. I received Christ that night, but I didn't tell anybody. An diesem Abend habe ich Christus empfangen, habe es aber niemandem and gesagt. And you were next to me and you were so filled with God. I just thought mir. Du warst so gefüllt mit Gott. I want this God. Ich möchte diesen Gott auch haben, dachte thank mir. You. Danke dir. And you think, are you kidding? Machst du Spaß? It's coming through me? Durch mich? Yes, it was ja. Coming through you. Durch dich. That's the miracle. Das Wunder. Okay, let's go further. Further. Now watch this, how close. For all things are for your sakes. Denn alles geschieht euretwillen. Just stay right there. All things are for your sakes. Alles geschieht euretwillen. What it means is this. Was bedeutet es? All things that are happening to us are for you. Alle Dinge, die da uns passieren, die sind für euch. I'm going through hell. Ich gehe durch die Hölle. So that God can show you how faithful he is. Dass Gott dir, euch zeigen kann, wie treu er ist. A friend of mine in the States said this to me last year. Letztes Jahr sagte ein Freund zu mir aus den Vereinigten Staaten. Said, Rob, you know, every year you come to the States. Jedes Jahr, wenn du da in die Vereinigten Staaten you kommst, are in a crisis. Bist du in einer Krise. Every year. Jedes Jahr. And then the next year you come back, the crisis is over. Aber nächstes Jahr, wenn du dann wiederkommst, ist die Krise vorbei. But you have another one. Aber du hast eine andere. This has like been happening for 25 years. Und das geschieht schon seit 25 Jahren so. The crisis you're in now is going to pass too. Und die Krise, in der du jetzt bist, because die wird auch vorbeigehen. God has been so faithful to you. Weil er Gott so treu zu dir ist. It's so obvious to me. Das ist für mich so offensichtlich. So just relax. Entspann dich. The manifestation of Christ to them. Das ist die Offenbarung Christi für sie. My situation. Meine Situation. God was using in their life. Hat Gott in ihrem Leben verwendet. And all things that are happening to you are for someone else's sake. Aber alle Dinge, die euch irgendwie passieren, die sind für jemand anderen. And watch this, and we'll close. So that the grace. Damit die Gnade. So that the grace which is spreading to more and more people. Damit die Gnade zunehme durch eine immer größere Zahl. How? Wie? So the situations that we're going through that we can't take. durch die Situation, durch die wir da gehen, die wir überhaupt nicht But mehr we're asking God to help us. Aber wir bitten Gott um Hilfe. And as God helps us, people say, oh my goodness, look at that. Und wenn Gott dann hilft, dann sie, oh mein Gott, schau dir das an. They made it. Sie haben es geschafft. May cause, and I'm going to close right here, may cause the giving of thanks to abound to the glory of God. Damit sie die Danksage zur Ehre Gottes überreich machen. Now watch this video. Schaut mal dieses Video. This is from Haiti. Aus Haiti. Watch a nation that God sowed into death. Schaut einmal, da ist eine ganze Nation, die Gott in den Tod hineingesät and hat. Watch the life that comes forth from it. Und schaut mal, welches Leben dann daraus emporspringt. This verse come to life. Und dieser Vers ist lebendig geworden. The grace that abounds to more and more and more people. Die Gnade, die da überreich ist für mehr und mehr Menschen. Amen. Amen. Let's give the Lord a hand. Wow. Let's dim the lights and let's pray a little bit. Lass uns ein bisschen beten. Maybe you've never received Jesus into your life. Vielleicht hast du nie Jesus in dein Leben aufgenommen. You've never experienced His love. Und noch nie seine Liebe erlebt. His presence. Seine Gegenwart. His forgiveness. Seine Vergebung. His peace. Sein Friede. And His joy. Seine Freude. Pray with me. Bete mit mir. And ask God for forgiveness of your sin. Und bitte Gott um Vergebung deiner Sünden. Your selfishness and pride. Deine Eigensinnigkeit, dein Stolz. Your ambitions. Deine Ambitionen. That are for yourself. Die sich immer nur um dich selbst drehen. At the expense of others. Auf Kosten anderer. Pray with me. Bete mit mir. Just say these simple words, God forgive me. Sprich einfach dieses einfachen Wort aus, Gott. Mir. Speak them out very quietly. God forgive aus, me. Leise. Gott vergib mir. Through Jesus Christ. Durch Jesus Christus. Jesus came from heaven. Jesus kam vom Himmel. God's Son. Gottes Sohn. He came to earth, born of a virgin. Er kam auf die Erde, geboren von einer Jungfrau. He was the God-Man. Er war der Gottmensch. He was crucified. Er wurde gekreuzigt. And buried. Begraben. On the third day, after 3 days, he rose from the dead. Aber am dritten Tag stand er auf von dem Toten. To many people. Und hat sich vielen Menschen gezeigt. And then ascended to his father. Ist dann aufgefahren zum Vater. All of his disciples martyred. All seine Jünger wurden Märtyrer. Outside of Judas. Außer Judas. Because they knew it was true. Denn sie wussten, dass es wahr war. And he's here today. Und er ist heute hier. He loves you. Er liebt dich. Say, Jesus, come into my life. Sag, Jesus, komm in mein Leben. I open my heart. Ich öffne mein Herz. And for the church tonight. Und für die Gemeinde heute Abend. Maybe you are in the valley of the shadow of death. Vielleicht bist du im Tal des Todesschattens. Maybe it's the most difficult time of your life so far. Vielleicht ist das gerade die schwierigste Zeit deines Lebens. You are at the end of your strength. Bist am Ende deiner Kraft. Speak faith. Sprich Glauben aus. It's supposed to be like this. So soll es ja sein. God brings us to that place. Gott bringt uns eben selbst genau dorthin. Pray with me. Betet mit mir. God, open my eyes. Gott, öffne meine Augen to your greatness. Hin zu deiner Größe. Help me to speak forth faith. Und hilf mir, einfach Glauben auszusprechen. Dare to believe. Wird es wagen zu glauben, that you have brought me here. Dass du mich hierher gebracht hast. You have brought me here. Du hast mich hierher gebracht. To deliver me from myself. An diesen Punkt, um mich von mir selbst zu befreien. So that I could be filled with life. Dass ich gefüllt werden kann mit Leben. Think about it. Denk drüber nach. Say, God, cleanse me. Gott, reinige mich. And fill me. Und fülle mich. I believe in you. Ich glaube an dich. Just say those words. Sprich diese Worte. Father, I believe. Vater, ich glaube. I believe. Ich glaube.